aufgewachsen in den 90er Gangzeiten. Heute in den Band steigen Doppel-H-Kennzeichen. Ich rauch zum Frühstück ein Bächlik und komm nicht mehr klar, weil mein Kaffer zu läsch ist. Haram City, der Scheiß ist ihr Alltag. Die Straßen sind kalt, doch die Schlampen sind halbnackt. Start zu der Vier, yeah. Bitches und Blitzlicht, Red Light District, Tunnelblick, Filmriss. Alkohol, Exzess wie auf dem Ballermann. Hamburg, Reeperbahn, wer braucht schon Amsterdam? Baba Lines, alle sind auf Toni. Früher waren's L-Joints, Stoney, Mahoney. Um 8 Uhr aufstehen in der Davidswache. 187 Straßenbande, wir geben uns hart die Kante. Und morgen fängt's wieder von vorne an. Sick the land in the morning sun. Stani bei uns, komm, wir starten die Show. Erzähle mir die Storys von Fanalis und so. Tick, tick, boom und der Laden geht hoch. 187 Straßen, meine Party geht hoch. Stani bei uns, komm, wir starten die Show. Erzähle mir die Storys von Ferraris und so. Tick, tick, boom, just a star für am Bones. 187 Straßen, meine, frag mich wieso. Komm auf die Party und mach den Roboter. Besoffen vom Wodka auf der Jagd nach Schotter. Frisch wie ein Wunderbaum, frisch tätowiert. So diszipliniert, kein Whisky vor vier. Saphir, wollen wir noch ne Flasche holen? Digga, lass mich los, du bist total Hackebones. 3 zu der 2, 2 zu der 1. Bone step ans Mic, ich bin allzeit bereit. Geil, Hennessy läuft, es geht ratatat. Hat Partner, papalapap, bitte fuck mich nicht ab. 187, wir machen in der Nachbarschaft krass. Vorspeise, Adana, Baklava, krass. Ananassaft, alles schon gesagt, aber anders verpackt. Ha, high wie ein Motherficker, Jamflex, den Beat, Baby Bones, der MC, das ist Air Max Musik. Stani bei uns, komm, wir starten die Show. Erzähle mir die Storys von Fanalis und so. Tick, tick, boom und der Laden geht hoch. 187 Straßen, meine Party geht hoch. Stani bei uns, komm, wir starten die Show. Erzähle mir die Storys von Ferraris und so. Tick, tick, boom, just a star für am Bones. 187 Straßen, meine, frag mich wieso. Der Markt kann nicht ohne, wir stapeln die Kohle. Jazz ist 187, die Partykanone. Statussymbole, ne scharfe Pistole und schwarze Kondome in der Adidas-Hose. Stark wie Stallone, Arnie auf Bohle. Ich trage die Krone mit Saphir und Bohne. Ahn diese Strophe, der Club explodiert. 187, keiner von meinen Jungs hat studiert. Waren in unserem Bezirk und haben riskiert. Scheiß mal auf Rente, Umsatz fixiert. Hau ab mit Long Drinks, Wasser und Kurze. Geh ich geradeaus, kratz du Bastard die Kurve. Direkt aus dem Knast, Nachholbedarf. Erst in den Sumpf und danach in die Schast. Ich klatsch auf ihr Arsch, Digga, Leggings ist Beste. Und wenn sie was sagt, gib's direkt in die. Stani bei uns, komm, wir starten die Show. Erzähl mir die Storys von Fanalis und so. Tick, tick, boom und der Laden geht hoch. 187 Straßen, meine Party geht hoch. Stani bei uns, komm, wir starten die Show. Erzähl mir die Storys von Ferraris und so. Tick, tick, boom, just a star für am Bones. 187 Straßen, meine, frag mich wie.